Hello, hi. It's good to be back. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ungewohnt. Ankommen. Yeah, I think I'll speak German. Schwierig, also ich kann weder Deutsch noch Englisch. It's hard, I can't speak German or English now. Ja. It's good to see you. Schön, nice to see you. Sorry, ich glaube, ich werde ein bisschen switchen. Ja, der Heilige Geist hat mich wirklich gedrängt, nach Kalifornien zu gehen, diese Bibelschule zu machen. The Holy Spirit really urged me to go to California. Es war so, als hätte ich gar keine andere Wahl gehabt. It was like I had no other choice. Either go insane or just go. Entweder werde ich verrückt oder sollte ich gehen. Und mein Gebet war: Gott, wenn ich in diesen Flieger steige, dann will ich nicht als die gleiche Person zurückkommen. My prayer was, as I got into the plane, Lord, when I return, I don't want to return the same person. Mach was du willst und ich mach was du sagst. Do what you want and I will do what you say. Aber ich werde für alles ganz offen sein. But I will be open for anything. Und so wie, ich glaube, es war der Prophet Elisa, der zum König ging und gesagt hat, er soll mit dem Pfeilen auf den Boden schlagen. Just like the prophet Elijah went to the king and said, you should beat your arrow on the ground. Und er schlägt dreimal so halbherzig hin. And he only beat on the ground three times, just half-heartedly. Und der Prophet war sehr zornig darüber. And the prophet was angry about that. Er hat gesagt, jetzt hast du drei Siege. Hättest du wirklich Leidenschaft gezeigt, dann hätte ich dir den vollen Sieg gegeben. He said to him, now you only have three victories. If you had hit the ground more times and with more passion, I would have given you more. Und ich habe das ganze Jahr lang einfach auf den Boden geschlagen. Ich habe gesagt, Gott, ich will alles, was du hast für mich. And the whole year I just took this arrow, so to say, and I beat the ground. And I said, God, I want more. I want whatever you have for me. Wenn ich getanzt habe vor dem Herrn, dann war es wie David. And when I danced before the Lord, it was like David. Mit allem, was in mir war. With everything in me. Und es war eine total intensive Zeit, weil Gott, wenn man einer unter 900 Studenten ist. It was a really intensive time. When you're one out of 900 students. Und du hast keine Rolle mehr. And you have no more role or position. Du bist nicht mehr Jugendleiter oder Worshipleiter oder sonst irgendjemand. Du bist niemand. You are no longer worship leader or youth leader. You are a nobody. Dann kommt irgendwie hoch, wer du wirklich bist. Then it really comes to the surface, who you really are. Und wie deine Identität wirklich ausschaut. And what your identity really is like. Da kam viel Lieblosigkeit hoch, viel Angst. Many things came to the surface, lovelessness, fear. Und ich habe wirklich nicht gemocht, was ich gesehen habe. And I really didn't like what I saw. Und ich habe gesagt, Gott, das müssen wir jetzt ändern. And I said to God, God, we have to change this. Und er hat einfach angefangen, umzujäten in meinem Herzen. And he just started to umzujäten, also auszujäten, Unkraut. Ah, and he started to weed out things in my heart. Und als die Schule angefangen hat, das war, also weil sie mal auf so einer Konferenz war, wie Hillsong oder so, es ist ja wie, als würde eine Tsunami-Welle einen überrollen. And as the school year started, there was a conference, and it was like, as in, es war wie auf einer Konferenz. It was like as a, oh, it was like a conference, it was like a tsunami. Aber es ist halt jeden Tag so. But it was like that every day. Die Liebe Gottes kommt auf einen und man ist irgendwie überwältigt und man kann es irgendwie nicht alles fassen. And the love of God comes as if in waves and it's overwhelming, you can't hardly comprehend it. Und in den ersten Monaten war ich einfach überwältigt. The first months I was just overwhelmed. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe gewusst, dass Gott gut ist in meinem Kopf, aber im Herzen habe ich es nicht hundertprozentig glauben können. And to be honest, I knew that God was good in my head, but in my heart I couldn't really grasp it. Weil oft ist man enttäuscht oder erwartet Dinge und so weiter und das sind so kleine Dinge, die sammeln sich an und man hat dann einfach Fragen. Because through life one has disappointments, one has questions and doubts and you start to ask things, you doubt. Und in dem Jahr hat mich Gott einfach überwältigt mit seiner Liebe. But God really overwhelmed me with his love. Ich habe verstanden, dass jeder Bereich in deinem Leben, wo du nicht voller Hoffnung bist, da ist irgendwo eine Lüge versteckt. And I realized that every area of your life where you are not full of hope, there is a lie beneath that. Und immer wenn ich eine Lüge erkannt habe, habe ich gesagt, Gott, vergib mir, dass ich diese Lüge geglaubt habe und jetzt empfange ich die Wahrheit. And each time I recognized the lie, I repented and said, God, forgive me for believing this lie, and I allowed truth to come in. Und in dem Jahr habe ich dann erlebt, wie sich mein ganzes Denken und alles verändert hat. And in this year I experienced how my whole way of thinking was transformed. Wie eine Freude in mir hochgekommen ist, die ich noch nie erlebt habe. How I had so much joy welling up in me that I hadn't experienced before. Ich habe nicht gewusst, dass man die Gegenwart Gottes ununterbrochen in dieser Intensität einfach erleben kann. I didn't realize that you could experience the presence of God in this degree continually. Und das war vielleicht mein einziges wirkliches Ziel in dem Jahr. And that was my only real goal this year. Sie verwenden diesen Term hosting the presence. Die Gegenwart Gottes einfach beherbergen. To host the presence of God. Das bedeutet, einfach in diesem Bewusstsein ununterbrochen zu leben, dass Gott in mir lebt. To be in the awareness that God is living in me always. Und dass man ununterbrochen in Freude, im Sieg, in diesen, eigentlich, im, also wir sitzen ja mit Jesus im Himmel. And that one can have this joy and this victory always and continually, and that we're actually sitting with Jesus in heavenlies. Und heute in der Früh habe ich gebetet, bin im Wohnzimmer herumgegangen, habe ein bisschen einfach mit Gott geredet. And this morning I was walking around my living room, speaking with God. Und der Heilige Geist hat gesagt, oder der Vater hat gesagt, komm rauf zu mir. And the Father said, come up to me. Und ich habe sofort verstanden, was er gemeint hat. And I immediately knew what he meant. Unsere Gebete sind oft einfach irgendwie Sorgen vor Gott wälzen. Sometimes our prayers are like just wallowing in our worries. Und er einfach, komm rauf zu mir, es ist viel bessere Aussicht hier oben. And the Father said, come up to me, it's much better up here. Es ist viel bessere Luft hier oben. The air is much clearer here. Bet nicht von der Erde zum Himmel, sondern vom Himmel zur Erde. Don't pray from the earth to heaven, but pray from heaven down to earth. Komm rauf zu mir, wo völliger Frieden und völlige Liebe und völlige Freiheit ist. Come up to me where total love is, total peace is. Und sieh deine Umstände mit meinen Augen. And see your circumstances with my eyes. Und in dem Zustand kann man immer bleiben. And one can stay in this way always. Und das ist eines der Riesendinge, die ich in dem Jahr gelernt habe. And this is one of the greatest things that I learned this year. Nicht immer, nie unter Umstände zu kommen, sondern sofort zu sagen, stopp, da bleibe ich nicht, ich komme rauf zum Vater. Not to let circumstances get me down or be underneath them, but to say, stop, no, I'm living above my circumstance. Ja, dieses Jahr hat mein Leben komplett verändert, komplett. And my life has been totally transformed this Und year. Und ich habe das Gefühl, es fängt jetzt einfach richtig an. And I have this feeling that it's just starting. Ja, und ich möchte diesen Segen einfach über euch aussprechen. And I'd like to just speak a blessing over you. Ja, und weil was eine Person im Leib empfängt, steht allen zur Verfügung. Because what one person receives in the body of Christ, all can receive. Ja, ja, so möchte ich beten. I'd like to pray. Ich danke dir für deine Liebe, Vater. I thank you, Father, for your love. Für dein Herz. For your heart. Für deine Leidenschaft. For your passion. Für die Hoffnung, die da ist. For the hope that is there. In jedem Bereich unseres Lebens. In every area of our lives. Für die Fülle, die da ist. For the abundance, the fullness. Und ich möchte dir danken für jeden Breakthrough, jeden Sieg, den ich in diesem Jahr errungen habe. I want to thank you for every breakthrough that you've given me this year. Ich möchte es über jeden hier aussprechen. And I want to speak it out over every person. Dass es dein Sieg ist. That it's your victory. Dass es keine Umstände in deinem Leben gibt, die Gott nicht vollkommen umdrehen kann. There's no circumstance in your life that God cannot turn around completely. Dass Fülle von Freude für dich da ist. That the fullness of joy is here for you. Unendliche Liebe. Unending love. Du bist mit Jesus eins. You are one with Jesus. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Nothing can rip you out of his Nichts hand. Kann dich trennen. Nothing can separate du bist vollkommen gerecht. You are totally righteous. Du bist vollkommen reingewaschen. You are completely washed clean. Du hast die Gesinnung Jesus in dir. You have the mind of Christ in you. Du bist vollkommen rein. You are totally pure. and clean. Ich danke dir dafür, Gott. I thank you for this, God. Du bist so gut. You are so good. Yeah, praise you. Amen. Amen. Okay, Father, we pray that you'd bless your word to our hearts. Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort zum Segen machst in unserem Herzen. Your word is a lamp unto our feet. Dein Wort ist eine Lampe an unseren Füßen. And a light unto our path. Und ein Licht auf unserem Weg. Psalm 119:105. Psalm 119:105. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's continue with knowing the Father. Machen wir weiter damit, den Vater wirklich zu kennen. Being healed of an orphan spirit. Geheilt zu werden von diesem verwaisten Geist. We were in Hebrews chapter 12 last week. Letzte Woche waren wir in Hebräer Kapitel 12. This is the great chapter of divine discipline. Das ist große Kapitel über göttliche Disziplin. It tells us to consider Jesus, who was also under discipline. Es sagt uns, wir sollen Christus betrachten, der auch unter Disziplin war. Discipline can be for correction. Disziplin kann sein zur Korrektur. It can be for prevention. Es kann sein, einfach um etwas vorzubeugen. And it can be for preparation. Es kann auch etwas sein zur Vorbereitung. It can be done because we've done something wrong. Es kann sein, weil wir etwas verkehrt gemacht haben. And God always disciplines us because he loves us. Und Gott diszipliniert uns immer, weil er uns liebt. If you are not disciplined, wenn du nicht diszipliniert wirst, then you are not a child of God. Dann bist du kein Kind Gottes. God disciplines every child that comes to him. Gott diszipliniert jedes Kind, was zu ihm kommt. So he removes things out of our lives. Er entfernt Dinge aus unserem Leben. He also prevents things from coming into our lives. Er beugt dem vor, dass Dinge in unser Leben hineinkommen könnten. And even if we're doing everything right, und selbst wenn wir alle Dinge richtig machen, he disciplines us to add things into our life. Dann diszipliniert er uns, damit er weitere Dinge in unser Leben hineinbringen kann. To prepare us to be vessels useful to him. Einfach als Vorbereitung, dass wir Gefäße sind, die für ihn nützlich sein können. The saddest thing would be, das Traurigste wäre, that we live our life, dass das Leben einfach so dahin leben, we face Jesus, und dann einmal vor Jesus stehen, and we did not live a useful life. Und wir sehen dann ein, dass wir kein nützliches Leben gelebt haben. We were not useful to the master. Wir waren dem Herrn, dem Meister, einfach nicht nützlich. We were not proactive in our faith. Wir waren nicht proaktiv in unserem Glauben. We did not purpose. Wir haben nicht bezweckt, to live close to God. Einfach nah bei Gott zu leben. In Hebrews chapter 12, at the end of the chapter, in Hebräer Kapitel 12, am Ende des Kapitels, and I would really encourage all of us to read Hebrews 12 in different translations. Ich möchte, dass wir alle einfach ermutigt werden, Hebräer 12 zu lesen in verschiedenen Übersetzungen. Because if we are not aware that God is disciplining us, denn wenn uns dann nicht bewusst ist, dass Gott uns diszipliniert, it can really rob us of our deepest joy. Dann kann uns das einfach unsere tiefste Freude nehmen. Because discipline is not joyful. Disziplin ist nicht so etwas, was uns so fröhlich macht. In our emotion. In unseren Emotionen. But there is a joy in the spirit that's much deeper than that. Aber es gibt eine Freude im Geist, die da sehr viel tiefer geht. In Hebrews, in the beginning of the chapter, im Hebräerbrief am 12, Anfang des Kapitels 12, it said that Jesus, for the joy that was set before him, he endured the cross. Da heißt, dass Jesus um der Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. So if we know that God is preparing us for something, denn wenn wir wissen, dass Gott uns für etwas vorbereitet, there's joy set before us. Dann liegt da auch eine Freude vor uns, die wir and sehen so, können. Though the situation itself might be sorrowful, obwohl die Situation jetzt vielleicht leidvoll erscheinen mag, there's a joy that's found in hope. So gibt es doch eine Freude, die sich in dieser Hoffnung finden lässt. Toward the end of the chapter, starting with verse 25, am Ende des Kapitels, beginnen mit Vers 25. It says, see to it that you do not refuse him who is speaking. Achtet darauf, dass ihr den nicht zurückweist, der da spricht. This is speaking of Jesus. Und das spricht von Jesus. This is speaking of the resurrected Christ. Er spricht von dem auferstandenen Jesus. For if those did not escape when they refused him who warned on earth. Und wenn die nicht entkamen, die ihn zurückwiesen, der auf Erden sprach, much less shall we escape who turn away from him who warns from heaven. Wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den zurückweisen, der da vom Himmel spricht? His voice shook the earth then. Seine Stimme erschütterte die Erde damals. But now he has promised, saying. Aber nun hat er uns diese Zusage gegeben. Yet once more. Noch einmal. I will shake not only the earth. Werde ich nicht nur die Erde erschüttern, but also the heaven. Sondern auch den Himmel. And this expression, yet once more. Und dieser Ausdruck noch einmal denotes the removing of those things which can be shaken. Deutet an, dass die Dinge, die erschüttert werden können, da entfernt werden. The removing of the things that can be shaken. Es werden die Dinge entfernt, die da erschüttert werden können. As of created things, in order that those things which cannot be shaken may remain. Es sind die erschaffenen Dinge, die da erschüttert werden, damit die ewigen Dinge bleiben. Therefore, since we have received a kingdom which cannot be shaken, da wir also ein Reich empfangen haben, das nicht erschüttert oder zerstört werden kann, let us show thankfulness, wollen wir dankbar sein, by which we may offer to God an acceptable sacrifice with reverence and awe. Indem wir Gott einfach ein annehmbares Opfer geben, der Freude, mit Ehrfurcht und Achtung. For our God is a consuming fire. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. God wants to consume the things in our life. Gott möchte die Dinge einfach verzehren in unserem Leben, that are pulling us down. Die uns da einfach immer wieder niederreißen. God doesn't want to consume my joy. Gott möchte nicht meine Freude aufzehren. He wants to consume my fear. Er möchte meine Ängste verzehren. My anxiety. Meine Ängstlichkeit. God wants to consume my bitterness. Gott möchte meine Bitterkeit aufzehren. He wants to consume my jealousy. Meine Eifersucht. My lust. Meine Lust. My judging. Mein Richten. Everything that is pulling my life down, God wants to consume. Alles, was mein Leben einfach niederzieht, Gott möchte es einfach verzehren. Now, these are some thoughts I had this week. Das sind ein paar Gedanken, die ich diese Woche so hatte. Things that have always caused me to run a little faster. Das sind Dinge, die immer dazu geführt haben, dass ich ein bisschen schneller gelaufen bin. Because in 1 Corinthians 9, verse around 27, im 1. Korinther Kapitel 9, so Vers 27 herum, Paul talks about us being in a race. Da spricht Paulus darüber, dass wir in einem Rennen laufen. He says, run in such a way that you win. Lauf dieses Rennen so, dass ihr gewinnt. He says, I fear that after I've preached to many people, ich fürchte, nachdem ich da zu vielen gepredigt habe, I myself am disqualified. Dass ich selbst disqualifiziert werde. That's a healthy fear. Das ist eine gesunde Ehrfurcht, die er da hat. God is not a respecter of persons. Gott ist nicht jemand, der die Person anschaut. He shows no partiality. Er ist nicht jemand, der da Parteilichkeit zeigt. There's no guarantee that any of us will finish the race strong. Es gibt keine Garantie dafür, dass irgendwer von uns das Rennen auch stark abschließt. God has prepared an inheritance for each one of us. Gott hat da ein Erbe für jeden einzelnen von uns vorbereitet. But we've got to overcome to take hold of it. Aber wir müssen Überwinder sein, um das dann letztendlich zu ergreifen. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. 1. Korinther Kapitel 3 Vers 15. There are people who will stand before Christ. Es gibt da Menschen, die einmal vor Christus stehen werden. As sons and daughters of God. Als Söhne und Töchter Gottes. But will have lost their reward. Die aber einen Verlust ihrer Belohnung erleben werden. The life that they lived on earth will be burned up. Das Leben, was sie hier auf der Erde gelebt haben, es wird im Feuer einfach aufgezehrt werden. God is not a respecter of persons. Gott ist keiner, der die Person ansieht. That person can be me. Diese Person, das kann ich sein. That person can be you. Das kann auch du sein. There are people who will spend eternity in hell. Und es gibt Menschen, die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. They're no different than me and you. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen und mir. They are real people. Es sind einfach echte Menschen. They will be there for eternity. Und sie werden dort sein für die Ewigkeit. The stakes are very high in what we are doing. Die Einsätze sind sehr, sehr hoch bei dem, was wir tun. And people will spend eternity separated from God. Und Menschen werden die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. When it was never God's intention. Und das war nie Gottes Absicht. Matthew 25, Matthäus 25, verse 42, Vers 42, it says that hell was only created for the devil and his angels. Da heißt, dass die Hölle nur geschaffen wurde für den Teufel und seine Engel. In 1 Peter chapter 3 verse 9. Aber im 1. Petrus Kapitel 3 Vers 9. The Lord is long suffering toward everyone. der Herr ist einfach langmütig gegenüber allen. Desiring that every single person would come to repentance. Da er ja das Verlangen hat, dass jede einzelne Person einfach zur Buße gelangt. It was never God's intention that even one person would be separated from him for eternity. Es war nie Gottes Absicht, dass auch nur eine einzige Person von Gott für die Ewigkeit getrennt sein würde. And my point today is this. Und mein Punkt heute ist dieser. One of the ways that God disciplines us, or maybe the way he disciplines us the most. Eine der Weisen, wie Gott uns diszipliniert und vielleicht gar am meisten diszipliniert, is that he allows us to reap what we are sowing. Ist, dass er zulässt, dass wir ernten, was wir gesät haben. Many of us are living or allowing things in our lives. Viele Leute leben oder sagen wir mal erlauben Dinge in unserem Leben. I would say all of us. Und vielleicht müssen wir sagen, alle von uns. Without exception. Ohne Ausnahme. Allow things in our life. Lassen Dinge in unserem Leben zu. Whether it's anger. Ob das Zorn ist. Or whether it's jealousy. Oder Eifersucht. I mean, we can name 100 things. Und wir könnten da 100 Dinge jetzt erwähnen. Laziness. Faulheit, cheating, Betrug, stealing, stehlen, in little ways, einfach so ganz kleinen, lustful thoughts, lustvolle Gedanken, gossiping, Klatsch, judging, richten, accusing, anklagen, exaggerating, Übertreibungen. I mean, if we all made a list together, we would come up with 150 things. Wenn wir alle unsere Sachen zusammentäten würden, tun würden auf einer Liste, hätten wir da Hunderte von Dingen. All of us. Alle zusammen. Are allowing things in our life, lassen Dinge in unserem Leben zu, that don't have to be there. Die da eigentlich nicht sein sollten. And here's my point. Hier kommt mein Punkt. And what we think is this. Aber was wir denken ist Folgendes. Or what we should think is this. Oder was wir denken sollten ist dies. This is not the best thing to think, but we should at least think this. Das ist vielleicht nicht das Beste, was wir denken, aber vielleicht zumindest sollten wir das denken. If I'm not careful. Wenn ich nicht vorsichtig bin, God will discipline me. Dann wird Gott mich disziplinieren. Many people don't even think that. Und viele Leute denken nicht einmal so. We just think if nothing's happening to me. Wir denken, naja, wenn nichts passiert, I'm okay. Dann ist alles in Ordnung. Problem number one. Problem Nummer eins. Is that God is going to allow us to reap what we sow. Gott lässt es zu, dass wir da ernten. Was wir gesät haben. And we all know that when you sow, it takes time to reap. Und wir alle wissen, dass wenn wir da säen, dass eine gewisse Zeit braucht, bis wir es ernten. Watch the 3-year mark. Schaut mal auf diese 3-Jahres-Markierung. Watch if you want to study the number 3 in the Bible. Wenn du einmal die Nummer 3 studieren möchtest in der Bibel. God always seems to do things after 3. Gott scheint immer Dinge nach der 3 zu tun. 3 days later Jesus rose from the dead. 3 Tage später stand Jesus von dem Toten wieder auf. 3 years there was a famine with Elijah. Da waren 3 Jahre eine Hungersnot bei Elia. The 3-year mark. Diese Marke von den 3 Jahren, 3 Tagen, der 3. People seem to have the idea. Leute haben so diese Vorstellung. That God doesn't see. Dass Gott nicht sehen würde. Because the sun is shining. Die Sonne scheint. Today. Heute, it's a beautiful day. Ein wunderschöner Tag. Wow, everything's okay. Alles scheint okay zu sein. I don't think God minds. Alles, worum Gott sich so kümmert. But God does. Also man denkt, dass Gott sich nicht kümmert. Because he loves us. Aber er macht es sehr wohl, er liebt uns. So, people should be thinking, but they're not. Leute sollten eigentlich da zu denken anfangen, aber sie tun es nicht. If I'm not careful, wenn ich da nicht vorsichtig bin, God will discipline me. Da wird Gott mich disziplinieren. But here's the truth. Aber hier kommt die Wahrheit. God is already disciplining. Gott ist bereits dabei, uns zu disziplinieren. Because God allows us to reap what we sow. Gott lässt es zu, dass wir ernten, was wir sehen. Now think of the story of the prodigal son. Denkt einmal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. The younger son came and said, "Father, I want everything that belongs to me." Der jüngere Sohn kam zum Vater und sagte, ich möchte alles, was da mir einmal zusteht. Then the son comes back, having lost everything. Und kommt der Sohn zurück und hat alles verloren. But the father didn't discipline him. Aber der Vater hat ihn nicht diszipliniert. My father, mein first Vater, of all, would not have given me the money. Der hätte mir zuallererst erstmal nicht das Geld gegeben. He would have taken a stick and beat my butt. Der hätte einfach einen Stock genommen und hätte mir einfach einen hinten drauf gegeben. I watched him slap my brother in the face. Ich habe einfach zugeschaut, wie er meinen Bruder ins Gesicht schlägt. I watched him chewing out my brother verbally, my younger brother. Wie er ihn da chewing out. He was scolding him. Ihn also wirklich durchgekaut hat mit Worten. My younger brother was sitting on the couch. Er sitzt da auf dem Sofa. My father walked away. Der Vater geht weg. Turned the corner. Dreht sich nochmal um. My younger brother sticks out his hand. Er streckt die Hand aus. And lifts up his middle finger. Und er hebt da den Mittelfinger. Thinking that my father was gone. Und denkt so, dass sein Vater weg wäre. But my father looked back. Mein Vater dreht sich nochmal um. And this finger was like this. Und der Finger war also ihm entgegengestreckt. And my father walked over to him. Mein Vater ging zu ihm rüber. Told him to stand up. Sagte, aufstehen. He slapped him so hard and so fast. Er hat ihn so schnell und so hart geschlagen. Boom! It was like shocking. Und das war wirklich ein Schock. But this younger brother came back. Aber dieser jüngere Bruder kam zurück. The father didn't slap him. Der Vater hat ihn nicht geschlagen. He didn't scold him. Hat ihn nicht ausgeschimpft. He didn't put him in the barn for 3 months. Hat ihn dann nicht für 3 Monate in die Scheune gegeben. He just loved him. Er hat ihn einfach geliebt. Embraced him. Ihn umarmt. Put the ring on him and the robe on him. Ihm diesen Ring wiedergegeben und seinen Mantel. To such a point that the older brother was so angry. Und es hat so ein Maß genommen, dass der ältere Bruder ärgerlich wurde. So we throw parties? Ah, wir machen jetzt hier Partys, ja. My younger brother goes and sleeps with the whores. Mein jüngerer Bruder geht raus, er schläft mit den Huren. Spends the whole inheritance. Das ganze Erbe verprasst. Comes back. Er kommt dann wieder. And we throw a party. Und wir machen eine Party. And you're telling me I don't get it. Und du sagst mir, ich krieg's nicht geregelt. I don't get it. Nein, ich krieg's nicht geregelt. I just don't get it. Nein, das verstehe ich nicht. So what happened to the younger brother's discipline? Und was passiert denn mit der Disziplin für den jüngeren Bruder? He was disciplined. Er wurde diszipliniert. Because the father let him reap what he was sowing. Indem der Vater einfach zuließ, dass er ernten würde, was er gesät hatte. The discipline started from the moment the father gave him his inheritance. Die Disziplin hat begonnen in dem Moment, wo der Vater ihm das Erbe gegeben hat. The father knew full well. Der Vater hat genau gewusst, that the son had taken the wrong road. Dass der Sohn die falsche Richtung eingeschlagen hat. He knew the son was going to reap what he was sowing. Er wusste, dass der Sohn das ernten würde, was er da gesät hat. You cannot show such disrespect to your father. Du kannst nicht eine solchen Unehrerbietung dem Vater gegenüber zeigen. And walk away and live an abundant life. Und dann einfach weggehen und ein Leben in einem echten Wohlstand leben. So when the son came back, als der Sohn wiederkam, he was already disciplined. Der war bereits diszipliniert. God, it says in Galatians chapter 6, in Galater Kapitel 6 heißt es, Vers 7, God is not mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. It's a scary verse. Einfach ein Vers, der do not be deceived. Lasst euch nicht täuschen. God is not mocked. Gott lässt sich nicht versprochen. For whatever a man sows, was auch immer ein Mensch sät, he's gonna reap. Wird er auch ernten. Now this should strike some fear into us. Und das sollte irgendwie wirklich da Furcht in uns treiben. And the point today, und der Punkt heute, is Joshua 1. Ist Joshua Kapitel 1. God said to Joshua, Gott sagt zu Joshua, be strong, sei stark, be courageous, und sei mutig. And number 3. Punkt 3. Be careful. Und sei achtsam. Be careful. Sei achtsam. God is not a respecter of persons. Gott ist nicht jemand, der die Person anschaut. I'm not going to stand before him. Ich werde nicht vor ihm stehen. And say, Rob, thanks. Hey, it's fine. It's good you're here. Rob, hey, it's gut, dass du da bist. Come on in. Yeah, yeah. Komm mal rein hier. Das Come geht on schon. In. Yeah, I got a special door for you. Ich habe eine spezielle Tür für dich. Oh yeah, yeah. Du gehst dort. No respecter of persons. Nein, er sieht die Person nicht there an. There is no guarantee. Da gibt's keine Garantie, that I will finish as strong as I started. Meinen Lauf so stark vollenden werde, wie ich ihn gestartet habe. The Lord said to David, der Herr sagt zu David, if your sons are careful, wenn deine Söhne sorgfältig sind, if your sons are careful, wenn deine Söhne da achtsam sind, mir zu gehorchen, there will be a king on the throne all through history. Da wird es da einen König von deiner Linie geben durch die gesamte Geschichte. That was a promise from God. Das war eine Verheißung von Gott. If your sons are careful, wenn deine Söhne da achtsam sind, there will be a, you will have a son on the throne of Israel all the way to the Messiah. Da wird es da einen Sohn von dir geben auf den Thron Israels hindurch bis zum Messias. But the sons were not careful. Aber die Söhne waren nicht achtsam. And they went their way. Und sie gingen ihre Wege. But they didn't have to go their way. Weil sie hätten diesen Weg nicht gehen müssen. But they were not careful. Aber sie waren nicht achtsam. And being careful is such an important part of our Christian life. Und achtsam zu sein ist einfach so ein wichtiger Teil unseres christlichen Lebens. We cannot wait until we get disciplined. Wir können nicht darauf warten, dass wir dann erst diszipliniert werden. We are already being disciplined. Wir werden bereits diszipliniert. Because God is allowing us the liberty to sow. Weil Gott uns ja die Freiheit gibt, zu sehen. He's allowing us the liberty to walk away. Er gibt uns diese Freiheit, einfach da wegzulaufen, wegzugehen. He's allowing us the liberty to live our life. Er gibt uns die Freiheit, einfach unser Leben zu leben. And he's sitting back. Und er lehnt sich so zurück und and schaut. At times he may prepare a big fish for us. Und er mag es Zeiten geben, wo er einen großen Fisch für uns but many vorbereitet. Times he's just allowing us to reap what we sow. Manchmal erlaubt er einfach nur, dass wir das ernten, was wir gesät haben. We have to press toward God. Wir müssen da uns vorwärts drängen zu Gott. We have to say, God, am I on the right path? Wir müssen da drängen zu Gott und sagen, bin ich auf dem richtigen am Pfad? Am I a younger brother who's just wandering? Bin ich da der jüngere Bruder, der einfach nur durch die Gegend irrt? Do you know how many people that I have had contact with in the last 35 years, Christians? Wisst ihr, wie viele Leute, mit denen ich Kontakt hatte, Christen, in den letzten 35 Jahren, who don't walk with God? Jetzt nicht mehr mit Gott wandeln? About 15 years ago, vor 15 Jahren, I tried to find the person who led me to Christ. Habe ich versucht, die Person zu finden, die mich zu Christus geführt hatte. So I went to the university where I got saved. Also ging ich hin zu der Universität, wo ich da errettet wurde. And I went to the yearbook. Und ich habe mir dann die Jahresbücher angeschaut. And I looked at all the people who were in the Christian group that I was in the university. Und ich habe dann all die Leute mir angeschaut, die in dieser christlichen Gruppe waren, als ich in der Universität war. But the person who led me to Christ was not in the picture. Aber die Person, die mich da zu Christus geführt hat, war nicht auf dem Bild. So I xeroxed the picture. Also habe ich die ganzen Fotos kopiert. And I went home and I looked in the phone book and I started calling them all. Und ich ging nach Hause, habe dann ins Telefonbuch geschaut und habe angefangen, sie alle anzurufen. I called this one girl 20 years later. 20 Jahre später habe ich so ein Mädchen angerufen. Hi. Hallo. You and I were in the Agape Club together in the County College of Morris. Wir waren da gemeinsam in einem Agape Club in dem County College Morris. You probably don't remember me. Du erinnerst dich vielleicht nicht an mich. But I'm looking for the person who led me to Christ. Aber ich suche nach der Person, die mich zu Christus geführt hat. You know what the person said to me? Weißt du, was die Person sagte? It's interesting that you call me. Es ist interessant, dass du mich anrufst. Because I've not walked with Christ since then. Denn seit dieser Zeit bin ich nicht mehr mit Christus gewandelt. And I think that God is using you. Und ich glaube, dass Gott dich verwendet. To tell me something. Um mir etwas zu sagen. People, I have watched so many people go their way. So viele Leute auf ihrem Weg einfach sehen können. It's not about leaving a church. Da geht es nicht darum, einfach eine Gemeinde zu verlassen. We can switch churches as God leads. Und wir können auch in eine andere Gemeinde gehen, so wie Gott führt. It's about walking away from Christ. Es geht darum, dass wir von Christus einfach weggehen. About a walk with the Lord. Es geht um unseren Wandel mit dem Herrn. I've watched pastors. Ich habe gesehen, wie Pastoren, Bible school graduates, Leute, die Bibelschule abgeschlossen people hatten, that I graduated Bible college with, Leute, mit denen ich die Bibelschule abgeschlossen hatte, within a year of graduating, nach einem Jahr nach der Graduierung, were telling me they didn't believe the Bible anymore. Sagten sie mir, dass sie die Bibel nicht mehr glauben. Pastors who had preached for years and years, Pastoren, die für Jahre, über Jahre hinweg gepredigt haben, living in adultery, leben in Ehebruch. Alcoholics, Alkoholiker, drug addicts, Drogensüchtige, and end up. Some of them eventually ended up taking their own life. Und einige sind sogar darin geendet, dass sie ihr Leben genommen haben. Someone I used to listen to on the radio. Es gab Leute, denen habe ich zugehört am Radio. When I was 19 years old. Ich war 19 Jahre alt. Shot himself. Erschossen. A preacher on the radio. Ein Prediger, der sogar im Radio war. He shot himself. Hat sich erschossen. What is this? Was ist das? It's a lack of being careful. Es ist ein Mangel an Achtsamkeit. We have to be careful. Wir müssen achtsam this sein. This is the essence of being an overcomer. Und das ist einfach der Kern davon, ein Überwinder zu sein. Revelation chapter 2, over and over, in chapter 3, over again. In Offenbarung Kapitel 2 und 3 und immer wieder kommt das vor. He that overcomes. Der, der überwindet. He that overcomes. Wer überwindet. He that overcomes. Wer überwindet. He that overcomes. Der, der überwindet. Being an overcomer means, ein Überwinder zu sein bedeutet, I take personal responsibility for my life with God. Dass ich persönliche Verantwortung ergreife für mein Leben mit Gott. And Christ is speaking from heaven. Und Christus spricht da vom Himmel. And we need to heed the one who is giving us warning. Und wir müssen da ihm wirklich auf ihn achten, der uns ja vom Himmel her warnt. And his warning is directed und seine Warnung ist toward the fact that we will reap what we sow. Die richtet sich genau auf diesen Punkt, dass wir doch ernten werden, was wir da säen. This is a scary thing. Und das ist so erschreckend. That God is going to let it happen. Dass Gott es einfach zulassen wird. And that's going to be my discipline. Und das wird meine Disziplinierung sein. So we live our life carelessly. Und so leben wir unser Leben einfach sorglos. We are not constantly trying to better ourselves. Wir sind nicht beständig dabei, einfach die Dinge zu verbessern. We live in denial. Wir leben in Verleugnung. We think, well, yeah, okay, all right, I'm not naja, so bad. Gut, okay, das hat nicht so, naja. When we should be in a process, obwohl wir doch in einem Prozess sein of taking sollten, responsibility, wo wir Verantwortung ergreifen, heart, mind, von Herzen, soul, mit Verstand, and der Seele body. Und auch ganz körperlich. Many of us, we don't take responsibility for our health. Viele von uns, wir ergreifen nicht die Verantwortung für unsere Gesundheit. We've all been there, I've been there. Wir alle waren schon mal da. You just think, whatever. Denk, naja, ist egal. If it's there, I'll eat it. Wenn es das da gibt, dann esse I'm ich das. So busy, I have no time. Bin so beschäftigt, habe keine Zeit. Just give me anything. Cola, gib mir irgendwas fine. Zu essen, ob es Cola whatever. Ist egal. Ice-tea, fine. Ice-tea. Kebab, was fine. Auch immer, Kebab. Whatever is reachable, fine. Was auch immer da ist, wird gefressen. Apple pie, ice cream, whatever. Alles, was da ist. I'm too busy. Ich bin zu beschäftigt. I'm too busy being responsible. Der verantwortlich zu sein. Working. Zu arbeiten. To be responsible for my health. Verantwortlich zu sein für meine Gesundheit. Then we go to the doctor. Dann gehen wir zum Arzt. Does the doctor really take responsibility for my health? Und ist der Arzt verantwortlich für meine Gesundheit? When I had my lung problem, als mein Lungenproblem hatte, every doctor I went to was jeder disagreeing. Arzt, zu dem ich hingehen, der hat mit dem anderen nicht übereingestimmt. One said this, one said that, der sagt dies, der sagt jenes, und das, und das, und das, und das. We have to take responsibility. Wir müssen Verantwortung ergreifen. Codependency is eine Kodependenz ist I'm trusting someone else to be responsible for my life. Ich vertraue da jemand anderem, dass er oder sie verantwortlich für mein Leben wäre. I am abdicating my responsibility. Damit gebe ich einfach meine eigene Verantwortlichkeit weg. The doctor will take care of my health. Der Arzt wird sich ja drum kümmern um meine Gesundheit. He's not going to take care of your health. Nein, das wird er nicht tun. The doctor lives in a little box. Der Arzt lebt in einer kleinen Box. I talked to a doctor in Korea. Ich habe mit einem Arzt gesprochen in Korea. Friend of mine. Ein guter Freund. He has up to 300 patients a day. Er hat so etwa 300 Patienten. A day. Pro Tag. Up to 300 a day. 300 is that Tag. Even possible? Ist das irgendwie möglich? I said, how is that possible? Wie ist das möglich? He said, it's because I only have one of 10 solutions. Weil ich habe nur eine von 10 Lösungen. And I just look at them. Ich schaue sie mir an. And say, number 7, thank you. Nummer 7, das. Number 2, see the nurse, Nummer thank zwei, you. Nummer 2, geh mal hin. What do you have? Oh, was number 9. Nummer 9. I only have 10 solutions. Ich habe 10 Lösungen für Sie. And if it's not on the 10, I'd give them to another doctor. Und wenn es dann nicht unter den 10 sich findet, that's it. Gebe ich es ab an einen anderen Arzt. We have to be responsible. Wir müssen verantwortlich sein. And Jesus wants to coach us. Und Jesus möchte uns da coachen. He is speaking from heaven right now. Er spricht da vom Himmel direkt take herab. Take responsibility for your life. Ergreife Verantwortung für dein Leben. Do you think there's going to be a sign from heaven that says read your Bible? Denkst du, dass da ein großes Schild im Himmel gibt, was heruntergelassen wird? You think an angel is going to come down and say, walk in the Spirit? Und ein Engel kommt und sagt, wandle im Geist. Proverbs 9:12. Sprüche 9, Vers 12. If you are wise, wenn du weise you are bist, wise for yourself. Dann bist du weise für dich. Make no mistake. Mach da keinen Fehler darin. What we reap, was wir ernten werden, is what we sow. Ist genau das, was wir sehen. And that is already the discipline of God. Und darin befindet sich bereits die Disziplinierung and when Gottes. We understand und wenn wir verstehen, how off the mark we were, wie weit wir vielleicht von dem Weg abgekommen with sind, the von der motives of our heart, mit den Motiven unseres Herzens, Are you in leadership? Bist du in einer Leitungsposition? Here is the essence of leadership. Hier kommt der Kern der Leitung, der Leiterschaft. A leader, ein Leiter, submits, ordert sich his unter, ego, sein Ego, to the betterment of the all. Ein Leiter ordnet sein eigenes Ich dem Wohlergehen der anderen unter. That's a leader. Das ist ein Leiter. And if you're in leadership and you don't do that, und wenn du das nicht tust als Leiter, your discipline, dann wirst du diszipliniert. Your discipline, deine Disziplin sollte sein, maybe for a lifetime, für dein ganzes Leben sollte is sein, that you will reap what you sow. Oder wird sein, dass du ernten wirst, was du säst. Your entire life. Dein ganzes Leben. Our entire life we may reap what we sow by what we eat. Unser ganzes Leben lang werden wir einfach das ernten, was wir sehen, indem wir das essen, was wir essen. And there's no angel that comes and appears in my room. Und da gibt's keinen Engel, der da vielleicht kommt und mir in meinem Raum erscheint. He says, Rob, you're not eating right. Du isst ja nicht richtig. This lady came to Gandhi. Und da kam eine Frau zum Gandhi. And she said, Mr. Gandhi, sagte Herr Gandhi, would you speak to my son? Könnten Sie mit meinem Sohn sprechen? And tell him to stop eating so much sugar. Und ihm vielleicht sagen, dass nicht so viel Zucker essen sollte. He will listen to you. Wird doch auf Sie hören. And Gandhi said, und Gandhi sagte nur, not yet. Noch nicht. 2 weeks later, 2 Wochen später, he spoke to the son. Sprach zum Sohn. And he said, please stop eating so much sugar. Bitte hör auf, so viel Zucker zu essen. And the lady said, why did you wait 2 weeks? Und die Frau fragte nur, warum haben Sie da 2 Wochen gewartet? And he said, because einfach deswegen, weil 2 weeks ago, vor 2 Wochen I was eating too much sugar. Hab ich zu viel Zucker gegessen. It's a good story, huh? Gute Geschichte. Our discipline from God, unsere Disziplin von which Gott, should strike fear into our hearts, die einfach uns Ehrfurcht in unser Herzen is geben sollte, going to allow us to reap what we sow. Ist, dass Gott einfach zulassen wird, dass wir ernten, was wir säen. Here's the good news. Hier kommt die gute Nachricht. As soon sobald, as we recognize, sobald wir es anerkennen, that we are on a bad way, dass wir uns auf einem schlechten Weg befinden, we invite God right in. In dem Moment laden wir Gott there's ein. No punishment. Es gibt keine Bestrafung. No punishment. Es gibt keine Bestrafung. God is not going to punish us. Gott wird uns nicht bestrafen. The blessing is that he helps us to stop this cycle of sowing and reaping. Der Segen besteht darin, dass dieser Teufelskreislauf des Sehens und Erntens and im we negativen begin Sinne to build gebrochen momentum wird. In another direction. Und dass wir dann anfangen können und einfach Schwung holen können in eine neue Richtung. And this is the key to our life, und das ist der Schlüssel zu unserem Leben. Is building momentum. Einfach wieder einen Schwung aufzubauen. How do we build momentum? Wie bauen wir diesen Schwung auf? Always build momentum by winning little victories. Baue einfach diesen Schwung auf, in dem du kleine Siege erringst. When I was 19 years old, als ich 19 Jahre alt war, I was working for a builder. Da habe ich da für einen Baumeister gearbeitet. We were building houses. Und haben Häuser so gebaut. You come on the Baustelle. Und da kamen wir hin auf die Baustelle. It's just wood and concrete and everything is just a mess. Und da liegt das ganze Baumaterial so durch die Gegend. You walk on the job 7 in the morning. Da kommst du hin, 7 in der Früh. You just look at this mountain of work. Und das ist dieser Berg an Arbeit, der vor dir steht. Most of it is using your muscles and lifting and lifting and carrying. Und größtenteils ist einfach, dass du deine Muskeln einsetzen musst. Dinge hochheben, tragen. It's going to be a long day. Und das wird ein langer Tag. And there was this man named Bob Puzio. Und da gab es einen Mann namens Bob Puzio. He was about 20 years, 15 years older than me. Und er war vielleicht so 15, 20 Jahre älter als he ich. He was a professional. Der war ein Profi. He could nail so fast. Der konnte so schnell nageln. He was so strong. Und er war so stark. He was so smart. Und er war so intelligent. I was in awe kind of this guy. Und ich war nur im Erstaunen, als ich ihn sah. And he said to me. Und er sagte mir. He said, Bobby, when you walk on the job. Bobby, wenn du da an den Arbeitsplatz kommst, auf die Baustelle. What's the first thing you do in the morning? Was ist das Erste, was du tust? I said, I don't know. Sag, weiß ich nicht. He said, you have to know. Du musst es wissen. He said, let me give you a tip. Lass mich dir einen Tipp geben. Step onto the construction site. In dem Moment, wo du da auf die Baustelle kommst, look for the first piece of wood. Schau nach dem ersten Stück Holz. That is not where it should be. Das nicht dort ist, wo es sein sollte. Pick it up. Heb es auf. And put it there. Und gib es dahin, wo es hingehört. That's how you start every day. So beginnst du jeden Tag. Strange. Seltsam. That's strange. Seltsam. What was he doing? Was hat er da gemacht? He was winning a victory. Er hat einfach einen kleinen Sieg errungen. Instead of walking on the job, anstatt da auf die Baustelle zu kommen, and letting this mountain of work influence your emotion, und dass dieser Berg an Arbeit einfach deine Emotionen beeinflusst. We gotta do all this work today. All das müssen wir jetzt tun. I gotta carry all that wood. All das Holz. We gotta put the whole roof on today. Oh, das ganze Dach müssen wir errichten heute. He doesn't allow that to happen. Er lässt es nicht zu, dass ihn he das so beeindruckt. He steps on the job and he wins the victory. Er kommt auf die Baustelle und er gewinnt einen Sieg. Picks up a piece of wood and puts it there. Da ist ein Stück Holz und das wird in die richtige Stelle gebracht. Now he's in the plus. Jetzt ist er im Plus. Little victories kleine lead Siege to more little victories. Führen zu weiteren kleinen Siegen. This is how we live our life. Und so leben wir unser Leben. This is how we gain momentum. Und so bekommen wir diesen Schwung. And once we have momentum, und wenn wir erstmal im Schwung geraten sind, then ride the momentum. Dann fahr auf dieser Welle. But there's at least two things that destroy our momentum. Aber es gibt zwei Dinge, die unseren Schwung einfach nehmen können, zerstören. Well, the big thing is that we are careless. Der große Punkt ist, dass wir einfach unachtsam sind. We are careless. Wir sind unachtsam. We are careless in at least two areas. Unachtsam in zumindest zwei Bereichen. Number one, we are careless in becoming the older brother. Wir sind einfach achtlos, indem wir einfach wieder ältere Bruder werden. And we are judging people. Wir richten andere Leute. We are careless with our words, with our attitude. Wir sind unachtsam mit unseren Worten, mit unserer Einstellung. God has given us momentum in our life. Gott hat uns Schwung gegeben in unserem Leben. The bucket is full. Und der Eimer ist voll. And now we're smashing holes in the bucket. Und nun machen wir da Löcher hinein in diesen Because Eimer. Because we are careless with our tongue. Weil wir unachtsam sind mit unserer Zunge. We are judging people. Wir richten andere Leute. And the momentum begins to die. Und plötzlich da beginnt dieser Schwung abzusterben. It's very easy. Das geht ganz leicht. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. 1. Korinther Kapitel 4 Vers 7. Paul was speaking to the leaders in Corinth. Paulus schrieb da an die Leiter in Korinth. And he writes, "Why are you guys so arrogant? Warum seid ihr so arrogant? What do you have that you didn't receive? Was habt ihr da, was ihr nicht da empfangen hättet? And if you received it, und wenn ihr es doch selbst empfangen habt, why do you have such an attitude? Warum habt ihr so eine arrogante Einstellung? It's so easy to carelessly drift into the older brother. Es ist so ganz einfach, da hineinzufallen in den älteren Bruder, in diese Mentalität. And then what happens is we burn out. Und dann brennen wir aus. And we run for life to the younger brother. Und dann rennen wir ums Leben hin zum jüngeren Bruder. And then we begin to be careless in taking liberties. Und dann sind wir da unachtsam und nehmen uns da unsere Freiheiten. I have witnessed people who were so legalistic. Ich habe Leute da beobachtet, die so gesetzlich kept waren. Such a high standard. Hatten einen so hohen Maßstab. Would walk around the church like a police officer. Würden da herumlaufen in der Kirche wie ein Polizeioffizier. Would judge people. Andere Leute richten. And rebuke people. Und Leute zurechtweisen. And rebuke teenagers. Und Jugendliche zurechtweisen. And then they themselves later. Aber dann geschah es bei ihnen später, would live in adultery, dass sie selbst im Ehebruch and leben. Every kind of lawless thing. Und jede Art von Gesetzlosigkeit. That's God's discipline. Und da ist Gottes Disziplin zu sehen. If we live as an older brother, wenn wir als älterer Bruder leben, we grieve the Holy Spirit as much as the younger brother. Dann betrüben wir den Heiligen Geist genauso wie der jüngere Bruder. We are only living in our own strength. Wir leben einfach nur in unserer eigenen Kraft. And God is disciplining us by allowing it. Und Gott diszipliniert uns, indem er es erlaubt. And it's just a matter of time. Ist nur einfach eine Frage before der Zeit. We run out of our strength, bevor wir da nicht mehr genügend eigene Kraft haben. And we flip over to the younger brother. Und dann wechseln wir über auf die andere Seite des jüngeren Bruders. Dann haben wir all unsere Entschuldigungen, warum wir dort sind. But we're still being disciplined. Und immer noch werden wir diszipliniert. And the discipline will reach its climax. Und diese Disziplin wird ihren Höhepunkt erreichen. When we stand before Christ himself. Wenn wir vor Christus selbst dann stehen. And everything that we've done was burned up. Und alles, was wir getan haben, wird nur im Feuer aufgehen. And God is not partial. Und Gott ist dann nicht parteilich. This can happen to me. Das kann mir it can passieren. Happen to you. Es kann dir passieren. It can happen to Billy Graham. Es anybody. Kann Billy Graham it can passieren. Happen to anybody. Es kann jedem passieren. So that when you receive your reward from Christ, dass in dem Moment, wo du dann deine Belohnung empfangen möchtest von Christus, it is a reward. Es ist eine Belohnung. It's like, wow. Ja. Dude, man, good going. Dude, ja. You got it. Ja. Axel, man. Ja, du hast right. es. Ja. All right. You overcame. Du bist überwunden. And the wonderful thing about the reward und das Wunderbare an dieser Belohnung is the ist, fact that we didn't have to get it. Das hatten we wir didn't nicht have to win. Wir müssen nicht notwendigerweise gewinnen. We could have lost, but we didn't. We won. Wir hätten verlieren können, aber nein, ist nicht and passiert. Wir haben gewonnen. For eternity. Für alle Ewigkeit. Be careful. Seid achtsam. Be careful. Seid achtsam. This week I was invited by Thomas Holy. Diese Woche bin ich eingeladen worden von Thomas Holy. To do a motorcycle course. Seinen Motorradkurs zu machen. With UAMTC. Beim UAMTC ein Fahrkurs. 7 hours of intensive training. 7 Stunden Intensivtraining. On this course. Auf diesem Fahrkurs. And first we sat with the instructor. Zuerst saß er zusammen mit dem Fahrinstruktor. Es waren 10 Leute all da. Different kinds of motorcycles, alle Arten von Motorrädern. 2 Harley-Davidsons, all kinds 2 Harleys of bikes, und verschiedene Maschinen. 2 girls. 2 Frauen dabei. 8 guys. 8 Männer. And then he said, you know what, the course is intense. Der Kurs ist sehr intensiv. You may want to go and get full Casco insurance on your bike. Und vielleicht möchtest du da auch eine Vollkasko-Versicherung and this is what I thought. I'm going to go get insurance. Ich werde mich da versichern lassen. Because I'm going to push myself. Denn ich werde selbst praktisch da an die Grenzen gehen. I'm going to push myself into where I'm afraid. Ich werde da praktisch an die Grenze gehen, wo ich da anfange Angst zu bekommen. And if I crash my bike, und wenn es vielleicht kaputt geht, then let me crash it here. Dann lass mich hier kaputt fahren. At least I won't get run over by another car. Denn hier wird mich nicht ein anderes Auto überfahren. And I went and got my insurance. Hab mir die Versicherung besorgt. We ran around the first time. Das erste Mal da die Runde gefahren. We didn't know that he was tracking our speed. Und wir haben nicht gewusst, dass er da genau unsere Geschwindigkeit prüft. He tapped me on the head. Er hat mir da auf die Schulter. He said, "Remember this, 52." 52, erinnere ich daran. And then he said to everybody, "Okay, the fastest speed right now was 52." Die schnellste Runde war 52. I thought, I'm not surprised. Bin ich überrascht? I was trying to be the fastest. Ich habe versucht, der Schnellste zu sein. And I was pushing myself in the course. Und ich habe mich da wirklich da zusammengenommen, so and schnell then he geht. Would stop us and he would coach us. Er hat uns gestoppt und hat uns gecoacht. And then we had to do this thing. You had to go really fast. Dann muss man das machen, also schnell wie möglich and you fahren. Were timed. Und die Zeit wurde genommen. And then you had to slam your brakes on. Und dann voll in die Bremse. And try to stop in the shortest distance possible. Und dann versuchen, in der kürzesten Distanz stoppen, die nur möglich ist. Now, I have no problem with that. Habe ich kein Problem mit. Except for the fact that it was raining. Aber da gab es ein kleines Problem, es hat geregnet. So I came down. Da kam ich landlang. Slammed my brakes on. Voll in die Bremse. And he said, "Where's your brakes?" Wo sind deine Bremsen? I said, "Hit 'em." Ich habe sie voll. He said, "Hit 'em harder." Härter. I said, you know, I'm afraid it's raining, then I'm going to dump the bike. Na klar, Moment. Ich habe ein bisschen Angst, praktisch. Es regnet und dann irgendwann gibt es Probleme mit dem Motorrad. He says, you're not going to go around again. Noch einmal, nächste Runde. I come Runde. Flying down. Wieder when voll you hit Gas. The cone. Und dann Bremse, voll die Bremse. He's like, hit it harder. Härter in die Bremse. He said, hit the front brake as hard as you can. Auch die Vorderradbremse. I said, the front brake, I'm going to flip over the bike. Da werde ich einmal drüber. He says, no, you won't flip over the bike, trust nein, me. Nein, du wirst nicht drüber fliegen. Go around again. Noch einmal, nächste Runde. He says, harder, harder. Härter in die Bremse, härter hit in die it harder. Härter in die Bremse. I said, harder? Noch I can't härter? Hit any harder. Das geht nicht mehr härter. Because he was teaching us to use 2 fingers. Er hat uns gelehrt, dass wir 2 Finger daneben. I said, I'll use 4. Okay, nehme 4 Finger. One around again. Come past the cone. I'm with 4 Fingern. Both wheels lock up. Both wheels lock. Beide Räder blockieren. Release them. Ich lasse sie los. Slightly. He says, excellent. Super. But that was the Grenze. Oh, das war die Grenze. He says, that's it. No faster than that. No harder than that. Nicht schneller als das. Da ist die Grenze. And I had this picture of this is what Christ is like. Ah, der hatte einfach dieses Bild. Genauso ist Christus. This guy ran the course. Er hat da diesen he Kurs said, gemacht. Now watch me do the course. Schau mal, wie ich das mache. And it was like watching Hermann Mayer on a motorcycle. Es war, als wenn du Hermann Mayer zuschaust auf dem Motorrad. We were just like this. Wow. Perfect form. It was like he was glued to the street. So als wenn er da festgeleimt ist auf die Straße. He goes in the air. Perfect. Perfect. Perfect. Perfect. We look at Jesus in the Gospels and we say, perfect. Wir schauen Jesus im Evangelium an und perfekt. Perfekt. I learned more by just watching him. Ich habe mehr gelernt, einfach indem ich ihm nur zugeschaut and habe. I was really, really trying to exaggerate everything he was doing. Und ich habe wirklich da übertrieben in allem, was er da tat. So he videoed us. Er hat uns dann auf Video aufgenommen. And at the very end, und ganz am Ende, he said, okay, we're all gonna watch ourselves now. Jetzt werden wir uns mal alle anschauen. I was the only one with the red bike. Everyone had a black bike. Ich war der Einzige mit einem roten Motorrad. Alle anderen hatten schwarze. So we're coming around on the film. Und da fahren wir herum. Wir können es da sehen and auf dem Video. I come into the picture. Und dann bin ich da im Bild. Wondering what he's gonna say. Und frag mich dazu, was er sagen wird. He says, "Now look at his head. It's so turned perfectly. You see? Könnt ihr den Kopf sehen, wie er den Kopf wendet? Thought, die Schultern? That is so satisfying. Ja. Yes. Super. Genau. Yes. Genau. Now richtig. Imagine Jesus saying that to us. Stell dir vor, dass Jesus das sagt. Look at his attitude. Schau mal diese Einstellung. Look. Schau. It's so kind. It's so long suffering. So freundlich. So geduldig. He's so generous. Look at him. Er ist so großzügig. Look at him. Schau ihn dir an. He could tell the angels, look. Engel, schaut mal. There's da. One. Da ist einer. Doing it carefully, like I said. Er macht es genau achtsam, wie ich gesagt habe. But here's the closing statement. Hier kommt der Abschluss. Carefulness does not mean being passive. Achtsamkeit bedeutet nicht, dass wir passiv wären. Being careful also means being aggressive. Achtsam zu sein bedeutet auch, dass wir auch mal aggressiv sind, offensiv. I learned so much. Ich habe so viel gelernt. Because I was aggressive. Weil ich einfach aggressiv war. Let's beware. Lass uns achtsam sein. Take responsibility for your life. Ergreifen wir Verantwortung für unser Leben. Beg God, beg God. Betteln wir Gott. And say, God, please. Bitte. If there's something in my, please show me. Wenn etwas ist in meinem Leben, bitte zeig es mir. Stop the process of reaping and sowing, please. Bitte halt ein mit diesem Prozess da. Don't leave me here. Sehen und ernten. You are God. You can help me. Du bist Gott. Du kannst mir helfen. Help me. Hilf mir doch. And he will. Und er wird das tun. But we have to be aggressive. Aber wir müssen da einfach offensiv sein. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this day. Danke für diesen Tag. Thank you for your incredible love. Danke für deine unfassbare Liebe. For supplying us with everything we need. Dass uns versorgst mit allem, was wir brauchen. And yet, und doch, you discipline us. Disziplinierst du uns. And oftentimes quite severely. Und manchmal sehr, sehr streng. Maybe someone's here this morning and you've never received Jesus. Und vielleicht ist heute jemand hier. Und du hast noch nie Jesus empfangen. Pray with me. Bete mit mir. To receive God's love. Um Gottes Liebe zu empfangen. Into your heart. In dein Herz hinein. Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Would you say that? Würdest du das bitte sagen? Would you pray that? Das beten. God forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Christ. Durch das Blut Christi. In Jesus name. In Jesu Namen. Let's continue in prayer. Bleiben wir in diesem Geist des Gebetes. As we heard, wie wir gehört haben, we don't want to go our way without recognizing that maybe we're on the false way. Wir wollen nicht einfach unseres Weges gehen, ohne zu erkennen, dass wir vielleicht uns auf dem falschen Weg befinden. But we want to, as it says in the word, agree with our adversary quickly. Wir wollen einfach schnell mit unserem Widersacher übereinstimmen. Sometimes the Holy Spirit is our adversary. Manchmal ist der Heilige Geist selbst unser Widersacher, er strebt uns entgegen. To just get us on the right path again. Damit wir wieder auf den richtigen Weg geraten. And it says in the word that if we confess. Und es heißt, wenn wir bekennen im Wort, when we admit, wenn wir es einfach zugeben, when we recognize, wenn wir es anerkennen, that God is telling us something, dass Gott uns etwas sagt, and we repent, und wir Buße tun, that he is faithful and just to cleanse us, denn er ist treu und gerecht, uns zu reinigen, and to cleanse us from all unrighteousness, uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit, and he forgives us, und er vergibt uns. So I want to right now give all of us the opportunity, und so möchte ich einfach uns allen diese Gelegenheit geben, to go before him, vor ihn zu treten, and to be an open book, und einfach ein offenes Buch vor ihm zu sein, and to allow the Holy Spirit to bring to light, bring to the surface, es zuzulassen, dass der Heilige Geist einfach Sachen ans Licht bringt, Sachen an die Oberfläche bringt. That is harming us. Die uns einfach wehtun, uns verletzen. And that is harming others. Und die anderen Menschen wehtun. Let's listen to this song and at the same time. Und hören wir zur gleichen Zeit einfach auf dieses Lied. Listen to the Spirit. Hört auf den Geist. I want to pray for marriages here. Ich möchte beten für ihn. Father, I speak out a blessing upon every marriage here. Vater, ich spreche einen Segen aus über all die Ehen hier. That you would give us your love for our partners. Dass du uns einfach deine Liebe für unsere Partner gibst. That we would cast down every negative thought that comes against our partner. Dass wir jeden negativen Gedanken, der gegen unseren Partner gerichtet ist, einfach niederwerfen. And we would say, I cast this down, I don't receive this, I will not entertain this. So sagen, ich werfe das nieder, ich werde diesen Gedanken dann nicht unterhalten. And that we receive your viewpoint. Und dass wir deine Sichtweise, deinen Blickwinkel empfangen. For our wife, for our husband. Für unsere Ehefrau, für unseren Ehemann. And I come against any temptation. Und ich trete gegen jede Versuchung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Temptation to look elsewhere. Versuchung, woanders hinzuschauen. For love, for affection. Nach Liebe oder Zuneigung. Or to compare with someone else, maybe at work. Oder irgendwie zu vergleichen, vielleicht mit einer Person am Arbeitsplatz. And we set boundaries in our minds. Und setzen wir da Grenzen für unseren Verstand. And we don't let our thoughts go where they shouldn't go. Und wir lassen es nicht zu, dass unsere Gedanken irgendwo dahin wandern, wo sie nicht hinwandern sollten. We take responsibility for what we think. Wir Verantwortung ein für das, was wir denken. And then release in our minds positive thoughts towards our partner. Und setze einfach frei diese gut, diese positiven Gedanken gegenüber unserem Bruder, unserem Partner. This is the reason I loved him in the first place. Das ist doch der Grund, warum ich mich zuallererst in ihn einfach verliebt habe, in Liebe. And remember those thoughts. Und dass ich an diese Gedanken über deinen Partner oder deine Partnerin erinnerst. And nourish those thoughts. Und dass du diese Gedanken nährst. All of their strengths. All ihre Stärken. All of their good points. Die guten Seiten. All the things they do well. All die Dinge, die sie so wunderbar machen. And in their weakness, you compliment them. Und in ihren Schwächen ergänze sie. And so can we have strong and healthy marriages in the church. So können wir starke und gesunde Ehen haben in der Gemeinde. Never allowing a negative thought to be entertained. Die wir es nie zulassen, dass ein negativer Gedanke da unterhalten wird. And stopping any thoughts towards someone outside the marriage. Und dass jede Gedanken einfach gestoppt werden für irgendwelche Personen außerhalb der Ehe. We are like a sealed garden, a spring shut up. Wir sind wie ein versiegelter Garten, wie eine Quelle, die versiegelt ist. And no one can break into that spring. Und niemand kann da heran an diese Quelle oder da einbrechen. Except for my partner. Es darf nur mein Partner da heran. Except for the person that God has planned for me. Nur die Person, die Gott für mich geplant hat. And I make a statement. Und ich treffe einfach diese Feststellung. That I am not open for anyone else. Ich bin für niemand anderes offen. And I pray for specific people here in this room to make that commitment today. Und ich bete einfach für spezielle Personen hier im Raum, dass sie dieses Commitment, diese Verbindlichkeit eingehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.